Es war sehr schwer, einen Schlepper zu finden, der uns über die bulgarische Grenze brachte. Bei unserem ersten Versuch, nach Bulgarien zu kommen, wurden wir erst mit dem Bus in die Stadt direkt an der Grenze und gingen dann zu Fuß durch die Stadt, im Schlepper hinterher. Überall in unserem Alltag stoßen wir auf Grenzen. Nicht nur zwischen Bulgarien und seinen Nachbarländern, sondern auch im Zwischenmenschlichen und im Raum. Manchmal entscheiden wir uns dazu, die Grenze zu überschreiten. Manchmal sehen wir sie und gehen bewusst nicht darüber. Und manchmal werden unsere eigenen Grenzen von anderen Menschen überschritten. Dann ist sie wieder da. Die Erinnerung an dich und deine Hand, wie sie sich ihren Weg bahnt. Sie liegt auf meinem Oberschenkel, auf der Höhe meines Knies, und dann beginnt sie zu wandern. Immer wieder rührt sie sich und bahnt sich ihren Weg zu dem Ort, wo die... Ich will eigentlich nicht darüber reden! Um all diese Grenzen, um all die Nähe und Distanz dreht sich das immersive Theaterstück Grenzen von Kira Carstensen. Sie studiert Szenografie an der Muthesius Kunsthochschule und ist manchen von euch vielleicht auch als Kaputtmacht von der Kieler Band Tora bekannt. Für ihre Bachelorarbeit entwickelte sie das immersive Theaterstück. Immersiv, das heißt, dass die Grenzen zwischen Bühne und Publikum verschmelzen. Das passt natürlich auch gut zum inhaltlichen Thema des Theaterstücks. Die besondere Theaterform hat Kira gewählt, weil ich allgemein mit der Einstellung ans Leben gehe, dass es so doll wie möglich sein kann. Und doll ist immer besser als lasch, meiner Meinung nach. Und das immersive Theater, das Genre, versucht halt, dich einzuziehen und dich eintauchen zu lassen in allen Belangen, also emotional und intellektuell sowie physisch. Es geht immer darum, so doll wie möglich die Leute reinzubekommen in den Stoff, in die Narration. Und eigentlich ist das doch ein ganz schöner Ansatz für ein Theaterstück. Das Publikum taucht ein in einen Raum voller Grenzen. Rote Fäden durchziehen den Raum im Flandernbunker. Die 10 SchauspielerInnen sitzen auf dem Boden, stehen mitten im Raum oder flechten Seemannsgarn. Bis auf eine Schauspielerin sind alles Laien und haben sich auf ein Flugblatt von Kira gemeldet. Für manche war es das erste Theaterstück, in dem sie mitspielten. Durch den immersiven Ansatz müssen sie deutlich freier spielen als im klassischen Theater und auch mal improvisieren. Und vor allem muss sich das Publikum darauf einlassen und sich einbinden lassen. Werden Sie schon mal auf einem Schiff? Und sehen Sie das Meer? Publikum und SchauspielerInnen kommen miteinander ins Gespräch. Damit niemand überfordert wird, haben die BesucherInnen am Eingang 2 Buttons bekommen, die sie sich an die Jacke klemmen können. Der blaue Button zeigt den Darstellenden, sprich mich an. Rot hingegen heißt, ich schaue lieber nur zu und beobachte. Es ist eine ziemliche Gratwanderung, wie weit die BesucherInnen eingebunden werden, sagt Kira. Ich habe es ja mit Absicht so gemacht, dass immer überall gleichzeitig so diese Interaktion passiert, damit man nicht so in dieses schambehaftete, ich will aber nichts sagen, Publikum, was einem so anerzogen wurde von dieser Zweiraumbühnensituation vom klassischen Theater. Und die Gäste müssen auch ihre eigenen Grenzen überwinden, um mit den SchauspielerInnen ins Gespräch zu kommen. Das Stück hat 2 Interaktionsphasen, die ruhig ein bisschen länger sein könnten, und dazwischen erzählen die Charaktere ihre Geschichten. Mein Nein wurde nie erhört. Also erfand ich ein stilles Nein. Oder auch 1000 Wege, um die Schule zu schwänzen. Ich biss nur noch gelegentlich zu, kam man mir zu nah. Die Geschichten erzählen die unterschiedlichsten Arten von Grenzen, wie sie überschritten werden oder manchmal eben auch nicht. Das Theaterstück sei dabei gleichzeitig ein Kunstwerk und ein Sprachrohr, sagt Kira. Denn die Geschichten basieren auf Menschen aus ihrem Umfeld. Auf jeden Fall habe ich rumgefragt, ob die Leute mir was über ihre persönlichen Grenzgeschichten und Grenzerfahrungen aufschreiben wollen. Und dann habe ich eine relativ große Sammlung gemacht mit lauter Sachen. Ich habe ein Interview geführt mit einem Bekannten von mir, der aus Aleppo geflüchtet ist. Das war auch alles original, also ziemlich genau im Wortlaut. Die Tagebucheinträge waren auch echt. Also das sind alles Sachen, die ich gesammelt habe und dann in Szenische umgeschrieben habe. Und dann habe ich Figuren entwickelt aus diesem Erfahrungsbericht. Interessant ist auch, dass sie teilweise von den Leuten gespielt wurden, die die Erfahrungsberichte auch mir zugesendet haben. Das war auch ziemlich krass. Ziemlich irre Grenzerfahrung für viele Leute, da dann so in einer Figur drüber zu sprechen. Das Theaterstück wird so also zu einer Art Therapie, weil vorher jemand zu weit ging. Rot, die Warnfarbe. Rot, die Linie, die überschritten wird. Und rot ist der Faden, der sich durch den Raum im Flandernbunker spannt. Rund 20 Kilometer Wolle hat Kira für das Stück verarbeitet. Und die Fäden werden durchbrochen, manchmal auch nur umgangen und manchmal traut man sich nicht hindurch. Diese riesige Stadt, da war kein Ende zu sehen. Nicht was ich sah, hielt mich zurück, Tim, sondern das, was ich nicht sah. In dieser gewaltigen Stadt gab es alles. Bloß kein Ende. Die unendliche Verfügbarkeit von allem gibt uns Freiheit, so scheint es. Und doch prägen Grenzen unseren Alltag, weil der Raum eben doch gegenwärtig ist. Das Witzige ist doch, dass nicht alle, aber viele Grenzen, die man sich so anguckt, ja gemacht sind von dir oder von Menschenhand. Und sie kommen einem trotzdem wahnsinnig unüberwindbar vor. Also das fängt bei irgendwelchen Regeln an, die du dir selbst setzt und geht bis zum Gesetz. Also ich meine, das ist ja alles ein Konstrukt. Ja, das habe ich in der Verräumlichung versucht mit diesem roten Faden. Eigentlich ist es nur der Wollfaden. Eigentlich ist es für jeden Menschen völlig überwindbar. Es ist ja gar nichts im Grunde. Aber sobald du drei dahin machst, gehst du als Publikum dann nicht mehr durch. Das ist total irre. Und auch spannend ist irgendwie, dass es eine Grenze immer gleichzeitig auch eine Brücke ist. Ist ja total paradox. Überall, wo Schluss ist, ist ja auch klar, dass es das Element zu was anderem ist. Auf der anderen Seite der Grenze fängt immer etwas Neues an, sagt Kira Carstensen, die mit ihrem immersiven Theaterstück Grenzen im Flandernbunker zu Gast war.